Seid ihr bereit? Alles klar. Oh Mann, endlich! Die Zeit ist reif für die Thronfolger-Jungs und wir stehen bereit. Die beiden Homies aus dem Norden sind bereit, jetzt endlich loszulegen. Die meisten schwimmen mit dem Strom, doch wir beide, wir schwimmen gegen. Wir sind gechillte Homies und wir schreiben unsere Texte so. Wie man hört, dabei haben wir noch nicht mal ein richtiges Studio. Es ist so, einfach so, ja Mann, scheiße. Bringt es was, wenn ich mir den Arsch aufreiße? Die Antwort auf die Frage muss ich euch natürlich nicht erklären, weil wir den Shit lieben, wie die meisten von euch sicher hören. Hier kommt das Double Team, Tag Team, Green Team, T-Shock und Blow Supreme, if you know what I mean. Kannst du schnell mal weiterziehen, auf einmal willst du Homie sein, weil du merkst, dass hier läuft, wie lächerlich kannst du nur sein. Dreh dich schnell um und mach nen Schuh, denn hier rappt jetzt nur eine Crew. Hier kommt nur eine Crew. Hier rappt nur eine Crew. Hier steigt nur eine Crew. Thronfolger. Hier kommt nur eine Crew. Hier rappt nur eine Crew. Hier steigt nur eine Crew. Eine Crew, Thronfolge Crew, das sind T-Shirt und The Blow, lassen uns nicht stoppen, während wir das Mic rocken, ihr denkt, man könnt nur schocken, mit irgendeinem Disser, die gewiss, wir haben schon alles gehört, Wind über nix empört, es prallt alles an uns ab wie Stein auf Stein, hinterher kommst du an und möchtest auch ein Thronfolger sein, doch glaube mir, so zu rein wird kein Kinderspiel sein, hier passt Wort zu Wort, aus Lübeck kommt der Rap-Support, das geht erneut raus an alle Lübeck-Rapper, wann ist Lübeck endlich deutscher Hip-Hop-Mecker, 2008 ist angestrebt, wenn dann die Erde bebt, war wieder mal eine Thronfolge am Mic klingt, während er dann rappt und die Lage checkt, stellt er die Frage, was geht denn, was steht denn, kommt alle und lasst die Hütte beben und schreit alle, yo, yo, yeah, yeah, Thronfolge. Hier kommt nur eine Crew, hier rappt nur eine Crew, hier steigt nur eine Crew. Thronfolger, Thronfolger. Hier kommt nur eine Crew, hier rappt nur eine Crew, hier steigt nur eine Crew. Die meisten Leute denken, Lübeck City hat es nicht so drauf. Wir zeigen euch das Gegenteil, denn unser Weg, der führt hinauf. Mit uns kommen die anderen Crews, denn wir sind sicher nicht allein. So viel Potenzial an einem Ort, wie kann das möglich sein? Ja, es ist so fein, fein. Zieht euch den Shit rein, rein. Den wir hier kreieren, wenn wir hier trainieren. Die Wörter spendieren und die Reime studieren. TF, TF, TF for life. Hier kommt der heißeste Scheiß mit nem Beat und nem Rap als Beweis. Geboren im Lübecker Umkreis. Scheiße heiß, scheiße heiß. Mann, ist die Scheiße heißt einfach TF for life. Ja, die eine Crew, die hier rappt mit Systemcheck, ist so back and so wack wack. Also check, check, TF ist back mit dem LA-Track. Hier kommt nur eine Crew. Hier rappt nur eine Crew. Hier steigt nur eine Crew. Thronfolger, Thronfolger. Hier kommt nur eine Crew. Hier rappt nur eine Crew. Hier steigt nur eine Crew. Thronfolger, ja, Thronfolger. Hier kommt nur eine Crew, hier rappt nur eine Crew, hier steigt nur eine Crew. Thronfolger, Thronfolger. Hier kommt nur eine Crew, hier rappt nur eine Crew, hier steigt nur eine Crew. Thronfolger, ja.